heute hab ich einfach keinen Bock. Kann mich heute so schwer entscheiden. Soll ich wirklich aufstehen oder soll ich lieber liegen bleiben? Motivation ist im Keller, da geh ich heute nicht hin. Nee, ich hab doch viel, viel, viel, viel Besseres im Sinn. Dreh mich von links nach rechts und von rechts nach links. Kann dir gar nicht sagen, wo ich es grad schöner find. Und an die Decke starren könnte ich heute stundenlang. Diese Raufaser-Tapete ist echt fucking interessant. Ich mach's wie John und Yoko, Lebensmotto glasklar, YOLO. Denn was du heute kannst erledigen, das erledig ich am besten im nächsten Leben. Und ich lass heute einfach alle fünf gerade sein. Feierabend, all the time. Und der Wecker macht tick, tick, tock. Oh. Heute hab ich einfach keinen Bock. No, no, no. No, no, no. Ich zieh die Decke einfach wieder über den Kopf. Oh. Kein Bock auf Tinder, kein Bock auf Videos von Katzen oder Kindern. Ich hab keinen Bock, wirklich keinen Bock. Ich zieh die Decke einfach wieder über den Kopf. Kein Bock auf Party, kein Bock auf Insta. Vielleicht ein bisschen Bock auf ne Tiefkühlpizza. Ich hab keinen Bock, wirklich keinen Bock. Denn heute hab ich einfach keinen Bock. Ich mach Urlaub im Dreieck von Bermuda. Küche, Bad, Bett, weiter geh ich heute nicht mehr weg. Und das ist in meiner schläfrigen Gefühle. Mach ein Video für dich, guck wie süß ich hier grad chille. Egal ob's draußen regnet oder krass die Sonne scheint. Ich bleib heute hier auf the dark side of life. Snack mich durch wie ein kleiner, kleiner Hamster. Kraume gleich danach meinen cooleren Panzer. Ich bin beides, Len und Yoko. Lebensmotto ist und bleib glasklar, YOLO. Was du heute kannst erledigen, das erledig ich im nächsten Leben. Und ich lass heute einfach alle fünf gerade sein. Feierabend, all the time. Und der Wecker macht tick, tick, tock. Heute hab ich einfach keinen Bock. No, no, no. No, no, no. Ich zieh die Decke einfach wieder über den Kopf. Oh, oh, oh, oh. Denn heute hab ich einfach keinen Bock. Kein Bock auf Netflix, kein Bock auf Tinder. Kein Bock auf Videos von Katzen oder Kindern. Ich hab keinen Bock, wirklich keinen Bock. Ich zieh die Decke einfach wieder über den Kopf. Kein Bock auf Party, kein Bock auf Insta. Vielleicht ein bisschen Bock auf ne Tiefkühlpizza. Ich hab keinen Bock, wirklich keinen Bock. Denn heute hab ich einfach keinen Bock.